50 languages. 40. 40. Nach dem Weg fragen. Nach dem Weg fragen. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie. Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Wo gibt es hier ein gutes Restaurant? Wo gibt es hier ein gutes Restaurant? Gehen Sie links um die Ecke. Gehen Sie links um die Ecke. Gehen Sie dann ein Stück geradeaus. Gehen Sie dann ein Stück geradeaus. Gehen Sie dann 100 Meter nach rechts. Gehen Sie dann 100 Meter nach rechts. Sie können auch den Bus nehmen. Sie können auch den Bus nehmen. Sie können auch die Straßenbahn nehmen. Sie können auch die Straßenbahn nehmen. Sie können auch einfach hinter mir herfahren. Sie können auch einfach hinter mir herfahren. Wie komme ich zum Fußballstadion? Wie komme ich zum Fußballstadion? Überqueren Sie die Brücke. Überqueren Sie die Brücke. Fahren Sie durch den Tunnel. Fahren Sie durch den Tunnel. Fahren Sie bis zur dritten Ampel. Fahren Sie bis zur dritten Ampel. Biegen Sie dann die erste Straße rechts ab. Biegen Sie dann die erste Straße nach rechts ab. Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung. Fahren Sie dann geradeaus über die nächste Kreuzung. Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? Entschuldigung, wie komme ich zum Flughafen? Am besten Sie nehmen die U-Bahn. Am besten nehmen Sie die U-Bahn. Fahren Sie einfach bis zur Endstation. Fahren Sie einfach bis zur Endstation.